Dann geht's weiter mit dem sechsten Kapitel und das heißt die Riesen. Also, wenn du so lieb und freundlich bist, sagte Sophiechen, warum hast du mich dann aus dem Bett geholt und bist mit mir hergelaufen? Der Grund war, du hast mich gesät, antwortete der gute Riese. Wenn jemand einen Riesen sieht, dann muss er sofort mitgenommen werden. Und warum? Fragte Sophiechen. Erstens, erklärte der Guri, menschliche Lebewesen glauben nicht an Riesen, nicht so richtig, verstehst du? Die menschlichen Lebewesen glauben einfach nicht, dass es uns gibt. Aber ich glaube das, sagte Sophiechen. Du ja, aber nur weil du mich gesät hast, rief der Guri. Niemand darf mich sehen und trotzdem zu Hause bleiben, auch ein kleines Mädchen nicht. Du würdest ja sofort hierhin rennen und dahin und überall die große Neuigkeit herumposaunen, dass du wirklich mit deinen eigenen Augen einen Riesen gesehen hast. Und dann würde es eine riesige Riesenjagd geben auf der ganzen Welt. Die menschlichen Lebewesen würden überall herumwühlen und herumschnüffeln nach dem großen Riesen, den du gesehen hast, und alle werden dann ganz verrückt nach mir. Sie jagen mich, sie fangen mich, sie sperren mich in einen Käfig und zeigen mich den neugierigen Zugschraubern. In einen Zirkus tun sie mich oder in einen Tierpark, wo es all diese Wabbelfettklumpen von Nilpferden gibt und diese widerlichen Krokodile rieche. Sophiechen musste dem Riesen recht geben. Wenn jemand daherkäme und würde sagen, er hätte wahr und wahrhaftig mit eigenen Augen gesehen, wie da draußen auf der Straße mitten in der Nacht ein richtiger Riese herumspukte, dann würde es ganz bestimmt ein Riesenspektakel geben auf der ganzen Welt. Ich wette, sagte der Guri, du hättest diese tolle Neuigkeit in der ganzen Welt herum erzählt, das wette ich, wenn ich dich nicht ruckzuck gepackt und weggebracht hätte. Ja, wahrscheinlich, musste Sophiechen zugeben. Und das darf nie, niemals passieren, sagte der Guri. Und was passiert jetzt mit mir? Fragte Sophiechen. Wenn du nach Hause zurückgehst, dann verrätst du ja doch alles und redest darüber im Fernsehen und im Radio. Und darum musst du hier bei mir bleiben, dein ganzes Leben lang. Nein, rief Sophiechen mit tränenerstickter Stimme. Doch, sagte der Guri, aber ich warne dich, geh niemals allein aus dieser Höhle nach draußen, ohne dass ich dabei bin, denn sonst ist es aus und vorbei mit dir. Ich zeig dir jetzt, wer dich auffressen wird, wenn er auch nur das allerkleinste Fritzelchen von dir zu sehen kriegt. Der gute Riese nahm Sophiechen vom Tisch und trug sie zum Eingang der Höhle. Den großen Stein rollte er auf die Seite und sprach: Schau mal da drüben hin, meine Kleine, und sag mir, was du da siehst. Sophiechen hockte auf der Hand des Guri und guckte nach draußen. Die Sonne war inzwischen aufgegangen und strahlte heiß und weiß auf das weite, wüste Land herab mit all den blauen Felsen und den abgestorbenen Bäumen. Kannst du sie sehen? Fragte der Guri. Sophiechen schielte durch das grelle Sonnenlicht und erkannte schließlich mehrere ungeheuer große Gestalten, die ein paar hundert Meter entfernt zwischen den Felsen umherliefen. Drei oder vier hatten sich auf einen Stein gesetzt und da hockten sie nun reglos. Das hier ist das Riesenland, erklärte der Guri. Das sind alles Riesen, die du da siehst. Der Anblick war einfach umwerfend. Die Riesen hatten nichts an außer einem kurzen Lendenschurz. Ihre Haut war von der Sonne schwärzlich verbrannt, aber was Sophiechen am meisten verblüffte, war ihre unwahrscheinliche Größe. Sie waren einfach riesig groß, viel riesiger noch als der gute Riese, in dessen Hand sie hockte, und hässlich waren sie. Viele hatten einen feisten Wanst. Bei allen waren die Arme elend lang und die Füße elend groß. Sie waren so weit weg, dass man ihre Gesichter nicht klar erkennen konnte. Und das war vielleicht auch besser so. Was machen die denn da? Fragte Sophiechen. Gar nichts machen die, antwortete der Guri. Die schlürfen und schnarchen da herum und warten, bis es dunkel wird. Dann machen sie sich auf und sausen los dahin, wo die menschlichen Lebewesen wohnen und suchen sich ihr Armbrot. Nach Spanien, nicht wahr? Sagte Sophiechen. Der Knochenknacker-Riese galoppiert natürlich nach Spanien, sagte der Guri. Aber die anderen gehen nach überall hin, nach Panama wegen Strohhutgeschmack und nach Tunis wegen Thunfischgeschmack. Jeder Riese hat sein eigenes Gebiet. Kommen Sie auch in unser Land? Fragte Sophiechen. Aber ja, ganz oft, sagte der Guri, weil nämlich da die menschlichen Lebewesen ganz warmsinnig lecker nach Mampfdietel die Dampf schmecken. Es könnte sein, dass ich dich eben nicht so ganz verstanden habe, sagte Sophiechen. Ist egal, sagte der Guri. Ich kann nicht immer recht haben. So bin ich nun mal. Mal recht und mal schlecht. Und diese ekligen Riesen da, laufen die heute Abend wirklich wieder los und fressen Leute auf? Fragte Sophiechen. Jeden Abend knabbern und knacken die menschliche Leberwesen, erwiderte der Guri. Alle tun das, nur ich nicht. Aber das sage ich dir, du bist sofort mausetot, wenn auch nur ein einziger von denen seine Glubschaugen auf dich richtet. Wegputzen würden sie dich wie ein Marzipanschweinchen. Ratzeputz. Aber das ist ja etwas ganz Entsetzliches, Menschen aufessen, schluchzte Sophiechen. Wie grauenvoll, und warum verbietet ihnen das keiner? Wer kann denen schon etwas verbieten, fragte der Guri. Warum tust du das nicht, fragte Sophiechen. Kommt gar nicht in die Tüte, rief der Guri. Diese Menschenfresser-Riesen sind alle wahnsinnig groß und wahnsinnig böse. Die sind ja mindestens doppelt so breit wie ich und mindestens doppelt so lang wie Lulatsch wie ich. Doppelt so lang wie du, rief Sophiechen. Aber dicke, sagte der Guri. Du siehst sie doch nur von Weitem, aber pass mal auf, wenn du sie aus der Nähe siehst. Diese Riesen sind nämlich mindestens 15 Meter lang und haben jede Menge Muskeln. Dagegen bin ich nur eine halbe Portion. 8 Meter ist gar nichts in Riesenland. Deswegen brauchst du dich aber nicht zu schämen mit deinen 8 Metern, sagte Sophiechen. Ich finde, du bist einfach ganz große Klasse. Deine Fußzehen müssten ja so groß wie Bratwürste sein. Größer, sagte der Guri geschmeichelt, wie Salamiwürste. Wie viele Riesen sind das da drüben? Fragte Sophiechen. Alle zusammen sind das 9, antwortete der Guri. Das heißt aber doch, sagte Sophiechen, dass irgendwo auf der Welt jede Nacht 9 arme Menschen entführt und aufgegessen werden bei lebendigem Leibe. Mehr, sagte der Guri. Kommt drauf an, wie groß das menschliche Lebewesen ist. Japanische Lebewesen sind klein. Mindestens 6 Japaner muss ein Riese verdrücken, sonst wird er nicht satt. Aber die Norweger und die Amerikaner sind viel, viel größer und darum brauchen die Riesen von denen auch nur 2 oder 3 und schon sind sie pappsatt. Machen diese widerlichen Riesen das denn in jedem Land der Welt? Fragte Sophiechen. Ja, in jedem, außer Griechenland, antwortete der Guri. In welches Land der Riese geht, hängt davon ab, wie er sich fühlt. Wenn es heiß ist und der Riese schwitzt wie ein Wildschwein, dann wird er höchstwahrscheinlich in die Gegend vom Nordpol rennen und 1 oder 2 Eskimos zu sich nehmen, zur Abkühlung. So ein kugelrunder Eskimo ist für einen Riesen so schön wie für dich eine Kugel Erdbeereis. Das glaube ich dir ohne weiteres, sagte Sophiechen. Und umgekehrt, wenn es draußen eisekalt ist und der Riese zittert und bibbert vor Kälte, dann läuft er wahrscheinlich schnurstracks nach Feuerland und verspeist ein paar Feuerländer, damit er wieder warm wird. Das ist ja fürchterlich, sagte Sophiechen. Ein kalter Riese braucht unbedingt einen Feuerländer zum Warmwerden, sagte der Guri. Was würde passieren, wenn du mich jetzt absetzt und ich würde dann zu ihnen hinüberspazieren, fragte Sophiechen. Ob die mich wirklich auffressen würden? Todsicher. Ein Haps und du bist weg, rief der Guri. Und bei dir brauchen sie ja nicht mal zu kauen, so klein bist du. Der Erste, der dich sieht, würde dich mit den Fingern aufpicken und runterschlucken wie nix. Lass uns lieber hineingehen, sagte Sophiechen. Ich mag sie nicht einmal sehen.